Wie weit sind Sie nun, Herr Tretow? Stuff geht bestimmt. Heute ist der erste. Aber morgen geht er bestimmt, Herr Gebhardt. Mir hat er nicht gekündigt. Er will bestimmt erreichen, dass Sie ihn rausschmeißen. Sein Artikel heute, das ist doch ein Grund zur fristlosen Entlassung. Er hat doch Ihre Anweisung nicht befolgt, Herr Gebhardt. Ist das nicht einwandfrei, glatter Treuebruch? Fristlos entlassen? Dass die ganze Stadt erfährt, meine Angestellten machen, was sie wollen. Und Stuff noch bei regulärer Kündigung monatelang Gehalt zahlen. Danke, nein. Wieso sind Sie sich eigentlich so sicher, dass Stuff geht? Wollen Sie mir das mal erläutern? Was haben Sie unternommen? Das möchte ich nicht. Glauben Sie mir, Herr Gebhardt, er geht bestimmt. Jetzt muss es passieren, denkt Tredup. Jetzt muss sein Material zum Staatsanwalt. Wozu habe ich das Geld rausgeschmissen für Fahrkarten nach Stettin, um Beweise zu sammeln für Stuffsauereien mit Engelmacherinnen, mit bestochenen Krankenschwestern? Warum 3 anonyme Briefe an Stuff geschrieben? Und alles soll für die Katz gewesen sein? Nein, Stuff. Einen Tag warte ich noch. Höchstens 2. Entweder du gehst oder du gehst hoch. So, großer Chef, Herr Gebhardt. Jetzt wird sich Ihr Schreibknecht Stuff nach einem schönen weißen Blatt Papier umsehen. Am Abend in der Dunkelheit ist Stuff nach einem Bierstündchen im Tucher einer jähen Eingebung gefolgt. Im Gebäude der Altholmer Nachrichten hat da und dort noch Licht gebrannt. Gebhardts Büro war unverschlossen. Stuff hat die Vorhänge zugezogen und Licht angeknipst. Tja, was schreiben wir denn nun? Sehr geehrter Herr Gebhardt, das nun gerade nicht. Aber etwas freundlich soll es schon sein. Liebenswürdig. Also, tschüss, Papa Gebhardt. Stuff verändert sich. Und was haben wir denn da, Astern? Da werden wir der Vase eine rote und eine weiße entnehmen und unseren Gruß hübsch damit garnieren. Er tut es, blickt wohlgefällig auf sein Werk, knipst das Licht aus und zieht die Vorhänge wieder auf. Um 20.28 Uhr besteigt er den Personenzug nach Stolpe. In Stuff ist wieder der Instinkt des Jagdhundes erwacht. Er weiß, dass Henning sich in Stolpe aufhält, aber nicht illegal. Er ist aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Gericht ist übereingekommen, dass bei ihm keine Fluchtgefahr besteht, dass es ihm eine Ehre sein wird, vor Gericht zu stehen. Ein Deutscher bis ins Mark. Gegen 23 Uhr hat Stuffs Spürnase ihn ins Hotel zur Krone dirigiert. Ist der Henning hier im Hotel? Da hinten. Da in der Ecke. Ah ja. Und wer ist der neben Henning? Ich glaube, ein Rechtsanwalt oder sowas. Mhm.